Um das Rentensystem in Deutschland fit für die Zukunft zu machen, müssen wir die grundlegenden Basics neu denken. Wie kürzen wir die Ausgaben? Wie kriegen wir mehr Geld ins System? Und wie verteilen wir dieses Geld gerecht? Stellschraube 1, das Rentenniveau. Sehen wir uns den ersten Regler an, die Höhe der Rente. Das offizielle Rentenniveau in Deutschland liegt heute, wie gesagt, bei 48% des statistischen Durchschnittsbruttogehaltes. Das ist die Rente des Eckrentners. Aber was bedeutet das praktisch? Im Jahr 2022 bekam der bereits erwähnte Eckrentner im Westen 1.620,90 € brutto im Monat, im Osten 1.598,40 €. Dieser Eckrentner ist die Referenzperson der Rentenberechnung, ein Mensch, der in seinem Arbeitsleben immer genau das Durchschnittseinkommen des jeweiligen Jahres verdient hat, jedes Jahr, 45 Jahre lang. Bleiben wir beim Eckrentner. Nennen wir ihn Elias und gehen davon aus, dass er im Westen arbeitete. Dann bekam er, als er am 1. Juli 2022 in Rente ging, eine Einstiegsrente von 1.620,90 € im Monat, brutto. Davon muss er noch Beiträge zur Sozialversicherung zahlen. Netto bleiben ihm dann rund 1.450 €. Das ist wahrlich nicht berauschend. Auch wenn Elias als Rentner ein paar Kosten einspart, die er als Arbeitnehmer noch hatte. Zum Beispiel muss er natürlich keine Beiträge an die Rentenversicherung mehr bezahlen. Aber er muss fast seine komplette Rente versteuern. Den Statistiken der Deutschen Rentenversicherung Bund lässt sich nicht entnehmen, wie viele Menschen in Deutschland wie Eckrentner Elias genau 45 Jahre lang immer den jährlichen Durchschnittslohn im Westen bekommen und ebenso lange durchgängig in die Rentenversicherung eingezahlt haben, um dann mit heute 66, bald 67 Jahren glücklich in Rente zu gehen. Darum sagt das so ermittelte Rentenniveau nicht viel aus. Elias und seine ideale Arbeitsbiografie sind nur eine Messgröße, um überhaupt bewerten zu können, wie hoch die Renten allgemein im Schnitt gerade sind. Das Rentenniveau wird kaum zu halten sein. Selbst dieses eher bescheidene Rentenniveau von 48% wird vermutlich kaum zu halten sein. Monika Schnitzer machte im Interview mit uns den konfliktträchtigen Vorschlag, Renten sollten im Laufe der Zeit weniger stark steigen. Bisher sind Renten unter anderem an die Löhne gekoppelt, die die noch Arbeitenden gerade bekommen. Das müsse sich ändern. Die Renten sollten nicht mehr so stark steigen wie die Löhne. Das sei auch nicht unsozial, weil diese Maßnahmen vor allem Rentner treffen, die besonders lange Rente beziehen, und das seien vor allem Wohlhabende, weil Menschen, die viel verdienen, im Schnitt länger leben, sich besser ernähren und körperlich weniger anstrengende Jobs hatten. Monika Schnitzer geht sogar noch einen Schritt weiter. Um das Rentensystem zu reparieren und gerechter zu machen, schlägt sie vor, ein Dogma der Rentenversicherung infrage zu stellen, das sogenannte Äquivalenzprinzip. Dieses Prinzip besagt, wer doppelt so viel einzahlt, bekommt doppelt so viel raus. Das können wir uns nicht mehr leisten, argumentiert Schnitzer. Wir sollten besonders hohe Renten künftig abschmelzen. Wer üppige Rentenansprüche erarbeitet hat, bekäme dann etwas weniger. Stellschraube 2, die Lebensarbeitszeit. Die Rentenhöhe ist die eine Stellschraube, das Renteneintrittsalter die zweite. Monika Schnitzer plädiert auch dafür, dass wir alle länger arbeiten. Ebenso sieht es der Sachverständigenrat der Wirtschaftsweisen. Die Ökonominnen und Ökonomen werben für die Logik, je länger wir leben, desto länger müssen wir arbeiten. Das bedeutet, wir müssen das Renteneintrittsalter nach hinten verschieben, also später in Rente gehen. Hier schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Menschen zahlen nicht nur länger in die Rentenkasse ein, sie bekommen auch erst später und dadurch mutmaßlich insgesamt weniger Geld raus. Dadurch steigen die Einnahmen und sinken die Ausgaben.